Erster du, Menschensohn, sprich zu den Bergen von Israel. Hört das Wort von Gott. Zweiter Gott sagt, der Feind lacht über euch. Er will euer altes Land haben. Dritter, die Feinde haben euch kaputt gemacht. Andere Völker reden schlecht über euch. Vierter, hört das Wort von Gott, ihr Berge und Hügel. Gott spricht zu den kaputten Städten. Fünfter Gott ist sehr böse auf die anderen Völker. Sie haben sein Land gestohlen. Sechster spricht zum Land Israel. Gott ist zornig, weil die Völker euch auslachen. Siebter Gott verspricht, die anderen Völker werden bald selbst Schande erleben. Achter, ihr Berge von Israel, werdet wieder grün. Mein Volk kommt bald zurück. Neunter, ich helfe euch. Ihr werdet wieder Felder haben und sie bepflanzen. Zehnter, es werden viele Menschen in Israel leben. Die Städte werden wieder aufgebaut. Elfter, es gibt viele Menschen und Tiere. Alles wird besser als früher. Ich bin Gott. Zwölfter, mein Volk Israel wird wieder hier wohnen. Das Land gehört ihnen für immer. Dreizehnter, die Leute sagen, das Land ist schlecht zu seinen Menschen. Vierzehnter, aber das stimmt nicht mehr. Das Land wird sicher sein. Fünfzehnter, niemand wird euch mehr auslachen. Das sagt Gott, der Herr. Sechzehnter, Gott sprach wieder zu mir. Siebzehnter, früher haben die Menschen in Israel böse Dinge getan. Das Land wurde schmutzig. Achtzehnter, Gott war zornig wegen der Gewalt. Sie haben falsche Götter angebetet. Neunzehnter, Gott hat sie in andere Länder geschickt. Er hat sie für das Böse bestraft. Zwanzigster, in den anderen Ländern haben sie Gottes Namen entehrt. Die Leute lachten über Gott. 21. Gott wollte seinen heiligen Namen wieder ehren. 22. sagt zu Israel, ich helfe euch nicht wegen euch. Ich helfe wegen meinem Namen. 23. Alle Völker sollen sehen, ich bin der heilige Gott. 24. Ich hole euch aus allen Ländern zurück. Ihr kommt nach Hause. 25. Ich wasche euch mit sauberem Wasser. Ihr werdet rein von falschen Göttern. 26. Ich gebe euch ein neues Herz. Ich gebe euch einen neuen Geist. 27. Mein Geist kommt in euch. Dann tut ihr, was ich sage. 28. Ihr wohnt in dem Land eurer Väter. Ihr seid mein Volk. Ich bin euer Gott. 29. Ich mache euch sauber. Es gibt genug Essen für alle. 30. Die Bäume und Felder geben viel Frucht. Niemand muss mehr hungern. 31. Dann denkt ihr an eure bösen Taten. Ihr werdet traurig darüber sein. 32. Ich tue das nicht für euch. Ihr sollt euch über euer Leben schämen. 33. Wenn ich euch sauber mache, baue ich die Städte wieder auf. 34. Das leere Land wird wieder bepflanzt. Alle können es sehen. 35. Die Leute sagen, das Land ist wie ein schöner Garten. Die Städte sind sicher. 36. Dann wissen alle Völker, ich bin Gott. Ich baue alles wieder auf. 37. Ich helfe dem Volk Israel wieder. Es werden sehr viele Menschen sein. 38. Die Städte werden voll mit Menschen sein. Alle werden wissen, ich bin Gott.